Hallo und herzlich willkommen zu, ach übrigens, unserem schönen Sonderformat für alles links und rechts von, ach, heute von, mit und durch Jürgen. Das bin ich. Ich überlege gerade, wie das Thema bei mir überhaupt angefangen hat. Ich glaube, wir haben Pfannkuchen gegessen und vielleicht mal zuerst die Frage, was packt ihr so auf eure Pfannkuchen? Ich bin Team Süß. Also ob es ein Fruchtquark ist oder ein Apfelmus oder auch mal Marmelade. Ich finde herzhafte Pfannkuchen ganz nett, aber Süße sind schon toll. Und es darf auch mal wirklich die eigentlich ja eher so dem Crepe vorbehaltene Nutella-Banane sein. Mhm. Dominik, du? Also ich habe tatsächlich rohen Schinken für die pikante Variante und dann halt vielleicht noch einen Käse, so, aber hauptsächlich rohen Schinken. Und Erdbeermarmelade für meinen Süßen. So, das sind so aber hoffentlich nicht gleichzeitig. Kann schon auch passieren. So. Nein, gleichzeitig habe ich das, glaube ich, noch nie gemacht. Wie mein Papa, der hat immer gesagt, im Magen kommt eh alles zusammen und hat sich dann irgendwie Senf aufs Marmeladenbrot und okay, also es ist auf jeden Fall das Thema, das mich dann auch angesprochen hat, ist gefallen. Ich esse eigentlich auch ausschließlich süße Pfannkuchen und ich habe mir dann so dieses Nutella-Glas angeguckt und habe ich mir gedacht, Moment, es gibt ja so böse Süßigkeitenhersteller, Süßwarenhersteller. Weiß ich eigentlich, ob Nutella zu den guten oder zu den bösen Süßigkeiten gehört? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann habe ich so viele interessante Dinge über große Süßwarenhersteller herausgefunden. Also ich meine, ich musste nicht wahnsinnig tief graben, es stand alles auf Wikipedia. Aber das sind viele Dinge dabei gewesen, die mir nicht bewusst waren. Grüße gehen raus an die Frau Sauer, die alte Süßwarenfabrikations... Ich weiß den Namen nicht mehr genau, aber Assistentin? Nee, ich weiß es nicht genau, aber sie ist gelernte Süßwarenfabrikantin, glaube ich. Also wenn du da mal ein Interview machen willst, Frau Sauer fragen. Wenn ich da mal ein Interview machen will, dann wäre ja natürlich jetzt für diese Folge genau das Richtige. Aber vielleicht, weil ich mich doof gefühlt habe, dann direkt, weil ich es nicht beantworten konnte, könnt ihr mir sagen, wer Nutella produziert? Na, Kinder. Und wozu gehört Kinder? Ferrero. Ja, sehr gut. Ja. Aber was hat Nutella mit Kinder zu tun? Eigentlich nur die Optik, oder? Nur das Layout. Ja. Es steht nicht explizit drauf, glaube ich. Oder wenn dann nur im Kleingedruckten hinten. Aber viele Kinderprodukte steht ja vorne halt Kinderriegel, Kinder sonst wie. Genau. Ja, bei Nutella steht nichts drauf. Also, aber der Schriftzug hat diese Farbe, ja, genau. Daher kann die, ansonsten hat es mit Kinder eigentlich gar nichts zu tun. Aber das ist richtig, es kommt von Ferrero. Mhm. Wusstet ihr, dass Ferrero ein Familienunternehmen ist? Ja. Ja. Das ist tatsächlich in der dritten Generation ein Familienunternehmen und es ist das drittgrößte oder das drittumsatzstärkste Süßwarenproduktionsunternehmen der Welt. So groß. Krass. Ja, ich hab mir gedacht, ja Moment, so klein, wer kommt denn da noch? Wer ist denn da noch davor? Mars. Richtig. Mars ist auch ein Familienunternehmen, das war mir auch nicht klar. Hershey's. Hershey's ist kein eigenes Unternehmen, aber wenn ich nicht ganz falsch liege, ist der Hersteller von Hershey's genau das, was noch dazwischen liegt, zwischen Mars und Ferrero. Unilever? Nee. Aber du suchst jetzt überhaupt nach großen Süßwarenfabrikanten oder nach Familienunternehmen? Nach großen Süßwarenfabrikanten. Also ich fand es nur verwunderlich, dass das beide tatsächlich immer noch Unternehmen im Familienbesitz sind. Ja. Also das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, vor allem bei diesen Umsätzen. Ja, das weiß ich nicht dann. Auf Platz 2 ist noch die Firma Mondelez, die man jetzt vielleicht nicht so direkt kennt oder wo man nicht sofort weiß, was da dazugehört, wenn man aber weiß, dass die mal gegründet wurde, das ursprünglich. Das sind Snack-Sachen, ne? Na, die erste Firma aus dem Konglomerat, das es heute ist, war Kraft. Also Kraft Foods. Und da gehört Milka heute und der ganze Kram dazu, glaube ich, ne? Und Oreos und genau, da kommen wir gleich noch dazu. Ich habe mal hier, wenn die Zahlen interessieren, Ferrero gehört tatsächlich eigentlich offiziell in der Holding und der eine Erbe, der noch lebt, der hält 2/3 an dieser Holding. Also es ist jetzt nicht 100% mehr in Familienbesitz, sondern nur zu großen Teilen. Es reicht, dass er sich finanziell keine Sorgen machen muss. Ja, es reicht. Sie machen einen Jahresumsatz von 13 Milliarden Dollar. Das ist ja schon mal gar nicht wenig. Es reicht knapp. Es reicht knapp. Ja. Mondelez macht irgendwie 14, irgendwas und Mars macht wirklich abartige 22 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Mhm. Das ist genauso viel wie in Deutschland Porsche oder Telekom. Wobei ich mir gedacht habe, what the fuck, Porsche macht so viel Jahresumsatz? Porsche ist so unvorstellbar, wie die in den letzten 20 Jahren durch die Decke gegangen sind. Das ist wirklich, habe ich mich neulich erst mit beschäftigt. Aber dass absurd. Die den gleichen Umsatz machen wie eine Telekom, das ist doch... Ja, das ist doch völlig absurd, so, aber diese ganzen aufstrebenden Märkte, die Chinesen kaufen alle Porsche weg, so ist es wirklich unfassbar. Ja, stimmt. Und die kaufen kein deutsches Glasfasernetz, ja, das ist ein Argument. Und tatsächlich SUVs, also die Mengen an SUVs, die Porsche jetzt absetzt, ist es auch unfassbar. Also ich bin genau. Tatsächlich die Tage erst drauf gestoßen. Ja. Auf einen Porsche SUV? Und tatsächlich aufs Thema, wie viel Prozent, okay. Wie viel Prozent Anteil Porsche SUVs im Vergleich haben, wie viel Prozent China hat und so weiter. Ist bei denen nicht auch relativ früh und relativ groß das Elektrogeschäft losgegangen? Ja, aber das ist, glaube ich, im Vergleich nichts, was ihren Umsatz dermaßen beschäftigt. So. Da, okay. Ja, so, sind sie mit dabei, sagen wir so. Okay, ich habe noch ein paar Fakten zu Ferrero, die ich einfach spannend fand, relativ unsortiert. Ich hab gelesen, dass 25% der weltweiten Haselnussproduktion in Ferrero Rocher verarbeitet wird. Wie viel? 25? Ein Viertel der weltweiten Haselnussproduktion, also die Formulierung war nicht ganz klar, aber ich glaube, es ist ein Viertel der weltweiten Haselnussproduktion. Ja, also ich fand es auch absurd. Du kannst es gerne nochmal... Ja. Du kannst es gerne nochmal nachrecherchieren. Es gibt absurde Mengen, die in Ferrero Rocher. Wie viel, schätz mal, wie viel Stück werden da im Jahr produziert? 100 Millionen. Nah dran? 4,8 Milliarden. Mhm. Das werden, okay, ist ein bisschen mehr so. 4,8 Milliarden Ferrero Rocher gibt es doch nur in der Saison. Bei uns zumindest. Ja, aber irgendwo auf der Welt ist immer Saison. Also ich meine, die sind in 170 Ländern, ja. Rocher, Moment. Es ist absurd. Ach so, ja. Es hat 5 Jahre gedauert, die Waffel von Ferrero Rocher so hinzubekommen, wie sie heute ist. Diese runde Waffel mit den Dings drauf. Also es ist 5 Jahre Entwicklung, mehr oder weniger. Absolut abgefahren und ein riesen Betriebsgeheimnis. Smartphones sind auch heute noch in der Produktion von Ferrero verboten. Ja, man weiß bis heute nicht bei allen. Galileo darf dort filmen? Das klassische, das ist doch immer dieses blöde, eigentlich dürfen wir ihn nicht filmen, aber. Ja, wahrscheinlich. Also die sind da wirklich relativ picky. Ja. Gerade der Vorbesitzer, also der in der zweiten Generation, der Michele oder Michel oder ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, Ferrero, der war auch so ein bisschen, der wird auch oft beschrieben als Willy Wonka. Der hat so ein bisschen so Anwandlungen gehabt, wie der Herr von der Spielzeugfabrik, über den wir mal geredet haben. Mhm. Also der hat tatsächlich die Rezepte aus Angst vor Industriespionage hat er auf Arabisch aufgeschrieben und sie dann in einem Safe in Kairo versteckt. What? Also der war auch ein bisschen nervös, was so die Dinge anging. Nervös ist auch ein schönes Wort. Was ich auch interessant fand, jetzt nicht groß spektakulär, aber interessant, zumindest früher war es so, dass Mangerie in Amerika ohne Kirsche und ohne Alkohol verkauft wurde. Da war dann auch einfach eine Haselnuss drin. Oh, das klingt aber tatsächlich, okay. Also nicht, ausnahmsweise mal, nicht des Schnaps wegen, aber ich finde ehrlich gesagt, diese Kirsche da drin, die ist irgendwie nur matschig. Also, naja gut, das liegt ja auch ein bisschen an dem Schnaps. Ja, aber, also das liegt jetzt, ich bin ja sonst mehr der Typ, der, ja, trinkt kein Wein, trinkt kein Bier, bist du komplett Abstinenzler? Nee, ich finde auch manche Schnapspralinen ganz nett. Also auch so Eierlikör drin oder so Kram. Ja, aber da gibt es halt viel besseres Zeug als Mangerie. So. Ja, und ich habe nie das Interessante gefunden, so diese eingelegte Kirsche, weil ich finde, Sachen einlegen, die sonst eher fest sind, dann weich werden, okay. Aber eine Kirsche ist halt schon weich und dann würde ja nur matschig, das habe ich nie verstanden. Vielleicht habe ich es aber auch einfach manchmal als Kind gegessen und habe vorher in mein Loch reingebohrt, den Alkohol rausgekippt, das Ganze dann mit Wasser ausgespült, damit man diesen ekligen Alkohol wegkriegt und dann den Rest gegessen und der schmeckt leider einfach nicht gut. Okay, ich habe als Kind auch einfach dann heimlich die Schnapsbohnen gegessen. Ich habe mir da nicht so viel Gedanken drum gemacht. Ja. Was ich auch gelernt habe, ist, dass Tic Tac auch zu Ferrero gehört. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich noch ein bisschen nach Mondelez mal geguckt, weil ich auch im ersten Moment mich gefragt habe, Mondelez, was gehört da jetzt alles rein oder wer ist das überhaupt? Und wie gesagt, es wurde 1903 als Kraft Foods gegründet, wobei Kraft tatsächlich auch der Familienname des Gründers war. Und 2021, Nee, das kann nicht stimmen. Wurde es umbenannt? Jetzt muss ich gerade mal nachgoogeln, ob ich mir die Zahl hier richtig aufgeschrieben habe. Gib mir mal eine Sekunde. 2012 wurde es umbenannt, Zahlendreher drin, eben, weil es heißt schon ein paar Jahre so. Und witzig, es wurde umbenannt, nachdem zwei Mitarbeitende einen Namensvorschlag eingereicht hatten, unabhängig voneinander, aber den gleichen Namensvorschlag bei so einem internen Wettbewerb. Also haben beide vorgeschlagen, die Firma in Mondelez umzubenennen. Und dann haben sie sich gedacht, naja, okay, wenn das schon zwei Leute vorschlagen, dann machen wir das halt. Aber einfach. Vielleicht haben das einfach die zwei miteinander besprochen. Also es ist die Legende sagt, die haben sich nie getroffen, die kennen sich nicht, das war unabhängig voneinander und also so liest man es auf Wikipedia. Mhm. Das Unternehmen selber und das Markenkonstrukt bei Kraftfood ist wahnsinnig kompliziert. Also da wird so viel dazu gekauft, wieder abgestoßen. Die Pizzen wurden irgendwann an Nestle verkauft. Und die eine Entwicklung, bei der ich aber wirklich kurz gezuckt habe, war, dass Kraft zeitweise der Philip Morris Gruppe gehörte. Mhm. Also war tatsächlich Teil von einem Zigarettenhersteller. Und Kraft hat dann aber später die Anteile an die eigenen Aktionäre irgendwie weitergereicht. Also die haben sich wieder, nee, Moment, jetzt muss ich, dass ich es jetzt richtig erzähle. Die waren Teil der Philip Morris Gruppe und Philip Morris hat sich bedroht gesehen durch viele Klagen, weil von der ganzen Anti-Tabak-Lobby. Mhm. Und sie wollten diese Marke Kraft beschützen vor diesen Klagen, damit die nicht damit reingezogen werden und haben deshalb beschlossen, die wieder freizugeben und haben die aber nicht verkauft, sondern haben an ihre eigenen Anteilseigner, also an die Shareholder von Philip Morris, haben die quasi dann noch Kraftaktien ausgegeben und haben sind sie die Firma losgeworden und haben sie aber quasi ihre eigenen Aktionäre damit, wie soll ich sagen, belohnt mit Anteilen. Also wusste ich gar nicht, muss ich mal irgendwie nachforschen, ob das üblich ist, ob Unternehmen sowas öfter machen, fand ich aber ziemlich spannend. Mhm. Zu Mondelez gehören auch noch Milka, Oreo, Toblerone, die Salzburger Mozartkugeln, wusste ich auch nicht, Daim, Tuck, Philadelphia, Miracle Whip und noch einiges mehr. Also das hat mich dann auch interessiert und dann habe ich mir auch noch Mars angeguckt, weil wer da wirklich noch dem allen einen Sahnehäubchen und eine Krone oben drauf setzt, ist Mars. Was wisst ihr über Mars? Dass die früher mal dieses Mars macht ein Mobil bei Freizeit, Sport und Spiel, als so einen alten gesungenen Jingle hatten. Das stimmt. Es ist ja durchaus üblich für, oder Dominik, hast du Insider-Wissen? Tatsächlich nur das, was ich vorhin hatte, dass die halt einfach riesengroß sind, weil man kennt ja vor allen Dingen den Mars-Riegel und dass halt Mars eigentlich halt die bigger company behind ist so und dass es halt nicht nur Mars ist, sondern halt unzählige andere Produkte, die man halt nicht unbedingt zuordnen würde. Aber mehr Hintergrundwissen habe ich nicht. Naja, dann fangen wir mal bei dem Mars-Riegel an, weil bei dem habe ich schon direkt Kopfschmerzen bekommen. Was in den USA als Milky Way verkauft wird, wird fast überall auf der Welt als Mars verkauft. Ja. Ja? Also der Milky Way war so das Original ursprünglich. Sie haben versucht, damals irgendwie einen Milkshake mit Karamell in einen Chocolate Bar quasi umzubauen. Ja. Und interessanterweise gibt es bei uns ja aber auch Milky Way. Das gibt es dann in Amerika wiederum als Three Musketeers. Bar. Und in den USA gibt es aber dann Mars trotzdem, aber mit einer ganz anderen Rezeptur. Also es ist mega verwirrend. Ach, das mit der anderen Rezeptur wusste ich nicht. Das ist so ein bisschen wie bei Reiter und Twix. Ja, also das wurde auch irgendwann umbenannt, um es weltweit einheitlich zu machen. Ja. Weil es vorher auch so in manchen Märkten so hieß, in anderen so, war da genauso. Mars ist ja auch, habe ich schon gesagt, eine Riesenfirma. Das ist tatsächlich die drittgrößte Firma in Privatbesitz in den USA. Und die Mars-Männchen sind quasi auch die drittreichste Familie in Amerika mit einem geschätzten Networth von um die 80 Milliarden Dollar. Mhm. Die Angestellten nennen sich selbst Marsianer, was ich sehr schön finde. Nein, wirklich. Naja, die Martians. Ja, das würde ich jetzt mal direkt mit Marsianer übersetzen. Mhm. Das hat mich zum Schmunzeln gebracht. Und tatsächlich hier habe ich mir noch aufgeschrieben, was da noch so an anderen Marken. Also viele dieser Süßigkeiten-Marken sind ja so groß, weil die auch noch komplett andere Produktsparten haben. Ne? Ich habe gerade schon von Tiefkühlpizza geredet. Bei Mars fand ich es dann doch spannend, weil es dann in ein ganz anderes Genre ging. Und zwar zu denen gehört auch Pedigree und Whiskas. Mhm. Und Uncle Ben's und Wrigley's. Also auch so nochmal ganz andere Sorten und Sparten. Und besonders interessant, 2017 kauft Mars. Wobei, ich finde, Kaugummi ist ja nicht so weit weg von Süßwaren. Naja, aber Hundefutter? Das ja. Würden jetzt vielleicht später sagen, ist auch nicht so weit weg, aber das passt dann wieder zu dem, was sie 2017 gemacht haben. Hat Mars einen Tierklinikbetreiber gekauft für 9 Milliarden Dollar und ein Jahr später dann noch die Rechte für eine in Europa tätige Tierarztkette. Also das gehört auch noch zu Mars. Ich sehe schon. Mich begeistert, dass ihr seid eher so mittel. Nein, also es ist viel so. Ich hätte gerne ein Miro-Board für den Überblick so. Aber ja, diese Konzerngeflechte sind tatsächlich oftmals beeindruckend. Also sei es irgendwie, dass gefühlt jede Biersorte auf der Welt zwei großen Megafirmen gehört, bis hin zu, wenn du dich mal irgendwie mit Heinz Ketchup beschäftigst und wie die einfach mal teils die politischen Geschicke der USA mitführen, so von Pittsburgh aus. Also sowas ist immer ultra faszinierend und ich habe mega Bock, mich jetzt da einzulesen, nachdem du das jetzt so anpreist. Ich glaube, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, aber Heinz gehört, glaube ich, zu Kraft, gehört, glaube ich, zu Mondelez. Kann auch sein, ja. Ja, also ja, es sind am Ende dann immer irgendwie drei Firmen dahinter. Es sind immer die gleichen, es ist wirklich schockierend zu sehen, so. Und mich lässt es auch mit offenem Mund stehen. Also ich habe das irgendwie rausgelesen und habe das hier runtergeschrieben und ich freue mich über jeden einzelnen Fakt, auch wenn das jetzt nicht so die typische Ach-Story ist, aber dafür sind wir ja hier in Ach übrigens. Mhm. Das eine M in M&M steht tatsächlich für Mars. Das hat der Senior damals quasi erfunden und hat es dann nach seinem Namen irgendwie benannt. Das andere steht für Murray und das ist ein Produktentwickler, der bei Hershey's eigentlich gearbeitet hat. Und der wurde beauftragt, um portionierbare Schokolade zu finden, die in der Sonne nicht schmilzt. Und das war kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Und das hat so gut funktioniert, dass die im Zweiten Weltkrieg dann beschlossen haben, hey, wir rationieren jetzt M&Ms, die gibt es nur noch für Soldaten und die werden quasi nur noch den Soldaten in ihre Lunchpakete irgendwie mitgeschickt. Also während des Zweiten Weltkriegs gab es M&M nur bei Soldaten. Und die kamen dann nach Hause als Veteranen und haben das dann quasi darauf bestanden, das irgendwie weiterzukriegen und waren schon voll angefixt. Und das ist so die Erfolgsgeschichte von M&M. Ist auch total abgefahren. Finde ich absurd. Wisst ihr, warum Snickers oder wonach Snickers benannt sind? Nee, keine Ahnung. Nach dem Lieblingspferd der Familie Mars. Das ist so, das ist auch so richtig schönes Partywissen. In UK wurde Snickers ursprünglich als Marathon Bar verkauft, also Marathon. Ja. Und als Mars dann auch hier den Namen weltweit angeglichen hat, sind in UK die ganzen Verkäufe komplett eingebrochen. Also das fanden die Leute überhaupt nicht geil, dass es dann umbenannt wurde. Was habe ich noch? Bei E.T., Dominik, kannst du dich erinnern? Bei E.T. streut der junge Hauptdarsteller an einer Stelle irgendwie so eine Spur, legt er mit so Schokoladenstückchen, ja? Könnt ihr euch erinnern? Ja. Nee. Er will irgendwie E.T., glaube ich, anlocken. Ich habe es vorhin nur ganz kurz einen Ausschnitt gesehen. So eine Schokoladenspur, okay. Ja. Genau, und dafür war ursprünglich M&M vorgesehen, weil ist ja geil portionierbar, ne? Kannst du richtig gut durch die Gegend werfen. Mars war aber überhaupt nicht interessiert, da mit Hollywood und Spielberg zusammenzuarbeiten. Und deswegen ist es am Ende Reese's geworden. Mm. Und zwar Reese's Pieces, das sind auch so kleine Stückchen. Und war für die ein mega Marketing-Coup. Also jeder wollte danach irgendwie Reese's Pieces irgendwie haben. Und ich glaube, Mars hat sich ziemlich in den Arsch gebissen. Das glaube ich. Und der vermutlich. Jetzt gehört Reese's Pieces auch zu Mars. ich glaube nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich auch bei Hershey, bei Mondelez. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, wo das hängt. Der vermutlich krasseste Fakt, über den ich geschmunzelt habe, zumindest als ich die erste Zeile gelesen habe. Anfang 2021 wurde in der Schweiz eine Rückrufaktion von einzelnen Produktionschargen der Marke Pedigree gestartet, weil sie nicht ausschließen konnten, dass die betroffenen Produkte, haltet euch fest, zu viel Vitamin D enthielten. Oh, das ist aber nicht gut. Das klingt super gefährlich, oder? Naja. Eigentlich nicht, nein. Aber Vitamin D pieselst du nicht einfach wieder raus. Es klingt mega harmlos und ich weiß, dass es Quatsch ist und dass ich hier mich jetzt drüber lustig mache. Aber wenn die Tiere das über mehrere Wochen verzehrt hätten, hätten sie gesundheitsschädliche Folgen davon tragen können. Ja, das ist halt so ein typischer Fall von alles kann dich töten in der richtigen Masse. So. Da lobe ich mir Vitamin C, das pieselt man, meines Wissens nach, Achtung, kein Arzt, einfach wieder raus. Für die, die es noch interessiert, einfach noch ein paar Marken, die zu Nestle gehören. Ihr wisst schon, also damit es keine Missverständnisse gibt und manchmal möchte man ja auch entscheiden anhand von einem Unternehmen, ob man was kauft oder nicht. Zu Nestle gehören KitKat, Smarties, Lion, Schokocrossis, After Eight, Rolo und Yes. Hatte ich auch nicht alles auf dem Schirm, muss ich zugeben. Und auch Nestlé ist nach dem Gründer benannt. Also das scheint hier in den Süßwaren, in der Süßwarenecke ein großes Ding zu sein. Aber jetzt wollte ich dich gerade fragen, Nestlé oder Nestle? Ja, eigentlich Nestlé, aber irgendwie im Sprachgebrauch Nestle. Ja, ein E mit Akzent, also mit langes E. Ja, aber ist es nicht eigentlich Schweizerdeutsch oder ein Schweizer ausgesprochenes Wort für das kleine Nest? Aber orientieren Sie die sich dann nicht auch vielleicht am Französischen, was diese Akzente angeht? Ja, also ja, ich weiß das schon, aber sozusagen ist es nicht, naja. Aber ich glaube, wir Deutschen sagen ja auch Excel und wir sagen Michelin statt Michelin. Und Espresso und Gnocchi. Und der Klassiker, dass in Deutschland, weil die Deutschen es nicht verstanden haben, dass Bressot ausgesprochen wird, hat man es für den deutschen Markt einfach das T irgendwann gekillt. Sehr gut. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an euch und bitte denkt dran, bei einer falschen Antwort sind wir längste Zeit Freunde gewesen. Was bevorzugt ihr? Giotto, Rocher, Moncherie oder Raffaello? Giotto, Rocher, Moncherie und was? Raffaello. Na, alles, was halt von denen kommt, was so aus der gleichen Fabrik stammt und so klein portioniert und oft kugelig ist. Also Giotto, Rocher, Raffaello und? Giotto, Rocher, Moncherie oder Raffaello? Also am meisten Bock hätte ich auf Raffaello jetzt. Okay. Ich will erst die andere Antwort hören, bevor ich einlogge. Konsequenzen und ziehe. Das Fazit, die Konsequenz ziehe. Die vier genannten, Platz 4 Moncherie, Platz 3 Giotto, Platz 2 Raffaello, Platz 1 Rocher. Okay, damit kann ich leben. Giotto ist so ein bisschen Wildcard, das springt so gefühlt rum. Und Raffaello ist so ein manchmal mega Bock drauf, dann aber auch ewig nicht mehr. Aber Moncherie ist nicht gegessen. Ja, Giotto ist halt so, das kam so spät, zu dem habe ich keinen besonderen Bezug, aber das ist eigentlich ganz geil. Ja. Ja, genau. Rocher ist so durch irgendwie, das ist so Standard, das ist gut, aber es ist so Standard. Genau. Moncherie konnte ich auch noch nie richtig, das liegt aber am Essen, auch diese Art von Schokolade mag ich auch nicht so gern. Nee. Und Raffaello ist tatsächlich auch so ein bisschen mein, ich kann mich erinnern, als ich damals nach dem Motorradunfall im Krankenhaus lag und konnte ich lange Zeit nicht richtig essen, weil meine Zähne alle locker waren. Oh. Und als es dann so halbwegs wieder ging, habe ich mir Raffaello mitbringen lassen und habe das mega gefeiert. Und das haben die dann irgendwie Wochen später aus der Zahnspange, die ich da hatte, dann so die Raffaello-Stückchen noch rausgepult. Köstlich. Deswegen habe ich positive Erinnerungen an Raffaello. So, jetzt habe ich euch lang genug hier das Ohr voll gesabbelt. Schön. Ich glaube, das war mein Wikipedia-Strudel. Vielen Dank. Jetzt will ich Naschkram. Ich auch, ich habe jetzt voll Bock auf Schokolade. Na dann, gute Nacht, Josh, oder guten Hunger auf Schokolade. Tschüss. Lasst euch schmecken, ciao.